Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts war Astronomie im Wesentlichen optische Astronomie. Man hatte Teleskope, also Fernrohre, und guckte sich die Dinge am Himmel an, wie sie im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums so sind. In den 50er Jahren begann dann etwas, das nannte man, weil es im Bereich der elektromagnetischen Wellen liegt, wo auch unsere Radioempfänger Radiosignale empfangen können, nannte man das Radioastronomie. Das ist der Bereich Megahertz, sogar teilweise Kilohertzwellen. Ja. Und was sich da tat, das war für einige Leute so überraschend, dass sofort, wenn auch teilweise nur witzig gemeint, quasi religiöse Erklärungen kamen. Denn die Radioastronomen fanden, dass die Milchstraße nicht nur aus Sternen besteht und Gas, sondern dass es auch noch in der Milchstraße großräumige Magnetfelder gibt. Und auf die Frage, wo denn diese riesengroßen, also nicht starken, aber sehr großräumig, also auf großen Längenskalen ausgedehnten Magnetfeldern herkamen, hat damals ein berühmter Astronom Fritz Zwicky gesagt, und Gott sprach, es werde Licht und Magnetfelder. Die Erklärung ist nicht wirklich wissenschaftlich und wir werden heute mal versuchen, dem ein bisschen nachzugehen. Wie entstehen Magnetfelder? Was ein Magnetfeld ist, weiß ja jeder, aber wie entstehen die eigentlich? Und vor allen Dingen natürlich, wie entstehen Magnetfelder im Kosmos? Ja? Und Sie werden sehen, am Ende muss man nicht für alles, was im Kosmos passiert, Gott herholen. Wie entstehen Magnetfelder? Nun, Magnetfelder sind eigentlich was sehr Merkwürdiges. Wenn wir mal zum Beispiel uns vorstellen, wir hätten eine elektrische Ladung. Nehmen wir mal an, ein Elektron zum Beispiel. Ein Elektron ist negativ geladen. Von einem Elektron, einem ruhenden Elektron, also wir wollen jetzt keine Quantentheorie machen, ja, wir wollen es einfach mal klassisch betrachten, also ein Elektron Ruhe, dann geht von diesem Elektron ein elektrisches Feld aus. Aber kein Magnetfeld. Das Magnetfeld, das taucht offenbar erst dann auf, wenn sich Ladungen bewegen. Also bewegte Ladungen erzeugen etwas, das man dann mit einem Magnetfeld zusammenbringt. Das scheint also der Fall zu sein. Wir müssen Ladungen in Bewegung setzen. Nur ist ganz einfach, wenn Sie sagen, wovon redet der Mann, ist doch völlig logisch. Wenn durch einen Kupferdraht zum Beispiel ein elektrischer Strom fließt, dann entsteht dabei ein Magnetfeld, geschenkt. Ja, wie macht man das nun im Kupfer? Da gibt es die Möglichkeit für die Elektronen, sich relativ zu den positiv geladenen Atomkernen des Kupfers zu bewegen. Die Atomkerne sind fest, ja? Das heißt, die Elektronen bewegen sich an einem Leiterband und dabei entsteht um diesen Kupferdraht herum ein Magnetfeld. Klare Sache und damit hopp. Ja, so ist es eben nicht im Kosmos. Denn es gibt Magnetfelder, und zwar riesengroße. Damit meine ich jetzt nicht stark, ich sag's nochmal. Sondern es gibt Magnetfelder, die sind auf mehreren 10.000 Lichtjahren ausgedehnt. Das heißt, sie sind auf dieser Längenskala geordnet. Nach diesem Bild, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, würde es bedeuten, dass in unserer Milchstraße Ströme fließen müssen, die also Magnetfelder erzeugen, die so riesengroß ausgedehnt sind, die eine Kohärenzlänge haben von 10.000 Lichtjahren. Jetzt kann man mal kurz überlegen. Ja? Also wir haben unseren Kupferdraht und wenn ich durch den Kupferdraht einen Strom schieße, dann induziert dieser Strom ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld wird irgendwo in der Nähe des Kupferdrahts sein. Je weiter ich von dem Kupferdraht wegkomme, umso schwächer wird das Feld. Gut. Das würde aber bedeuten, dass wenn ich also Magnetfelder sehe, die auf einer Größenordnung von 10.000 Lichtjahren geordnet sind in der Milchstraße, brauche ich ein ungeheures Stromsystem. Strom. Im Plasma. Das Plasma in der Milchstraße ist ja ein das interstellare Medium in der Milchstraße ist ein ionisiertes Gas, also ein Plasma. Das heißt, die Elektronen können sich frei zu den positiv geladenen Protonen bewegen. Nur, warum ich Protonen sage? Nun, Wasserstoff ist das häufigste Element, auch in unserer Milchstraße. Deswegen können wir im Wesentlichen davon ausgehen, dass wir es mit dem Wasserstoffgas zu tun haben, im interstellaren Medium. Nur, wenn ich einen Strom durch einen Kupferdraht jage, dann wissen die Elektronen genau, wie sie sich zu bewegen haben. Denn sie sind ja in dem Kupfer drin. Aber wie ist das in einem Gas? Ein Gas, was auch zudem noch ionisiert ist. Ein ionisiertes Gas bedeutet, ich habe eine relativ hohe Temperatur. Denn nur bei hohen Temperaturen ist Wasserstoff ionisiert. Wenn es ganz kalt ist, sagen wir mal, es hätte minus 250 Grad Celsius, da ist ja Wasserstoff nicht ionisiert. Wasserstoff wird ionisiert erst ab einer, sagen wir mal, Temperatur von 4.000, 5.000 Grad. Vorher passiert da gar keine nennenswerte Ionisation. Und Ionisation ist aber notwendig, damit ich Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens sich relativ zueinander bewegen lasse. Das ist nämlich ein elektrischer Strom. Himmel nochmal. Sie sehen das Problem. Also in einem kosmischen Plasma muss, damit ein Strom entsteht, irgendeine Kraft wirken, die Ladungen sich relativ zueinander bewegen lassen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass dieses kosmische Plasma sich ja auch noch insgesamt bewegt und damit möglicherweise meine Ladungsbewegungen von vornherein völlig unmöglich macht, geordnete Ladungsbewegungen. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten eine Box mit einem heißen Gas. Da würden Sie doch nie drin erwarten, dass in diesem heißen Gas, wo die Teilchen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegen, aber völlig ungeordnet, dass in einem solchen Gas sich ein Magnetfeld bildet, also ein elektrischer Strom bildet. Ja, das geht doch gar nicht, oder? Also wir müssen erst mal darüber reden, wie überhaupt ein Magnetfeld aus dem Nichts heraus entstehen kann. Galaxien haben Magnetfelder von einer Stärke, nur sagen wir mal ungefähr ein Millionstel von dem, was wir hier auf der Erde beobachten. Aber sie sind auf riesengroßen Längenskalen ausgedehnt. Wie kann sowas sein? Wie kommt sowas zustande? Nun, im Grunde genommen ist es so wie beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren bewegen Sie, wenn Sie des Nächtens fahren, Ihren Dynamo. Na? Das heißt, in einem gewissen Sinne wird magnetische Energie erzeugt, oder nicht erzeugt, sondern kommt aus der Bewegungsenergie. Sie treten beim Fahrrad bewegen sich, das heißt, der Dynamo wird bewegt und im Dynamo wird ein elektrischer Strom induziert und dieser elektrische Strom macht ein Magnetfeld. Also in gewisser Weise machen Sie nichts anderes als Bewegungsenergie in magnetische Energie zu übersetzen. Kein Problem, denn Sie bewegen sich bereits in einem Magnetfeld, nämlich im Magnetfeld der Erde. Das ist kein Problem. Das heißt, ich kann genau dann Bewegungsenergie in magnetische Energie umsetzen, wenn bereits ein Magnetfeld, und sei es noch so schwach, da ist. Die Frage, in der es in dieser Sendung geht, ist nicht der Dynamo, den hatten wir schon mal besprochen für die Sonne, ja, und also Rotation und differenzielle Rotation und so weiter, das wollen wir gar nicht besprechen, sondern wir wollen die Frage nach den Saatfeldern stellen. Wie konnten überhaupt irgendwelche Magnetfelder im Kosmos auftauchen, wo doch der Kosmos eben ein völlig ungeordnetes System von Gasen anbietet und nicht diese netten Kupferkabel, die wir hier von unserer Erde kennen? Wie kann sowas sein? Ja. Da wollen wir mal anfangen. Wollen wir mal überlegen. Als alte Alpha Centauri-Seher wissen Sie natürlich, es gibt zwei Phasen im Universum. Eine Phase davor und eine Phase danach. Ja, also die Phase vor der Rekombination, also vor der Abkopplung der Materie von der Strahlung, und die Phase danach. Nun, in der Phase vor der Abkopplung der Strahlung von der Materie, als also beide noch unglaublich intensiv miteinander verkoppelt waren, das war ungefähr bis zum Jahre 400.000 nach dem Urknall, nur ungefähr, ja, als das Universum noch so heiß war, dass so viele Photonen pro Kubikzentimeter da waren, dass die Strahlung und die Materie unmittelbar miteinander verbunden waren, konnte es da elektrische Ströme geben? Na, natürlich nicht. Die Strahlung war so intensiv, dass jede Relativbewegung von Elektronen relativ zu den Protonen natürlich durch die Strahlung sofort ausgeglichen worden ist. Da hätten es 10 Elektronen niemals geschafft, sich auch nur ein bisschen relativ zu Protonen zu bewegen, weil die Photonen, also das Licht, die Quanten des Lichtes, mit den Elektronen so intensiv gestoßen haben, dass jede Relativbewegung sofort ausgeglichen war. Also elektrische Ströme vor der Rekombination, also vor dem Zeitpunkt, als die Materie sich entkoppelte, als die Protonen die Elektronen einfingen und das Universum neutral wurde, das können wir praktisch vergessen. Das ist doch klar, ne? Ich denke, das ist klar. Die Strahlung hat alles ausgeglichen. So, als wenn Sie im Herbst ein Laub zusammengerecht haben und der Wind diesen Laubhaufen, den Sie da zusammengestellt haben, auf einmal wieder wegwischt. Genau auf diese Art und Weise sind die Dichtefluktuationen im frühen Universum ausgeglichen worden, fast auf Null. Und so war es auch nicht möglich, dass ein elektrischer Strom entsteht. Also Magnetfelder in den frühen Phasen des Universums kann man praktisch nicht machen. Wann dann? Nun vielleicht, jetzt sind wir daheim, in dem Bereich, als das Universum ja so langsam abkühlt, die Strahlung war ja von der Materie entkoppelt, die Materie hat endlich ihr eigenes Ding gemacht, um das mal zu verwenden, diese schöne neuhochdeutsche Version, und fing ja an, in den Gravitationspotenzialen, also in den Schwerkrafttöpfen der dunklen Materie, fing die leuchtende Materie an, sich langsam zu Galaxien zu klumpen. Was für Möglichkeiten haben wir denn da, Elektronen relativ zu Protonen sich tatsächlich bewegen zu lassen? Und zwar möglichst so, dass auch mal ein elektrischer Strom entstehen kann, und zwar für längere Zeit, der nicht gleich wieder weggewischt wird. Was haben wir denn da? Na, fangen wir mal an. Wir haben ja eben schon davon gesprochen, die Strahlung wechselwirkt ja offenbar mit den Elektronen sehr intensiv. Warum nur mit den Elektronen? Na, die Elektronen sind viel leichter als die Protonen. Deswegen ist natürlich die Wechselwirkung eines Lichtquants mit einem Elektron viel effizienter als die Wechselwirkung eines Lichtquants mit einem Proton. Das Proton ist knapp 2000 Mal schwerer als ein Elektron. Auf diese Art und Weise ist klar, wenn ein Quant kommt, dann schießt es vor allen Dingen ein Elektron davon. Das Elektron bewegt sich weg, Das Proton merkt, ups, also jetzt mal in Anführungsstrichen, mein Elektron ist weg, es entsteht ein elektrisches Feld und das Proton wird sich bewegen. Das geht aber nur dann, wenn man eine gerichtete Strahlungsquelle hat. Denn, ja, ungerichtet bringt es ja nichts. Das haben wir ja gerade festgestellt. Es muss eine gerichtete Strahlungsquelle sein. Man stelle sich vor, im Zentrum einer sich gerade entstehenden Galaxie hätte sich bereits etwas entwickelt, was sehr stark leuchtet und praktisch radial nach außen die Photonen wegschießt und umgeben das Ganze von einem rotierenden Gas aus Elektronen und Protonen. Das heißt, die Elektronen werden jetzt mit dieser Strahlungsquelle intensiv wechselwirken. Die Protonen tun das nicht. Ich erzeuge also beschleunigte Elektronen relativ zu den ja, fast unbeschleunigten Protonen. Das Ganze möge rotieren und siehe da, ich kann einen Ringstrom erzeugen. Und aus diesem Ringstrom, wenn man also so einen Strom hat, entsteht ein solches Magnetfeld. Also fürs Zentrum von Galaxien könnte man, wenn man solche Strahlungsquellen hat, tatsächlich eine Batterie erzeugen, in der solche Magnetfelder auftauchen. Was haben wir noch? Ja, Schwerkraft natürlich, ne? Also wenn man einen Druckgradienten hätte, oh, das ist jetzt schon ein technischer Begriff, tut mir leid, war nicht so gemeint, okay? Ich erzähle es nochmal. Also wenn man einen Druckunterschied hat, auf einer bestimmten Längenskala einen Druckunterschied, also unten ist der Druck größer als oben und gleichzeitig das Ganze noch mit einem Schwerkraftfeld verbindet, na, wo kann das sein? Klar, Sie wissen es natürlich, im Stern, ja, dann könnte es ja sein, dass die Elektronen ja, also nicht so stark zum Zentrum gezogen werden wie die 2000-mal schweren Protonen. Das heißt, man hätte eine ständige wirkende Kraft, die die Elektronen relativ zu den Protonen abbremst und auf diese Art und Weise hätte man wiederum einen Strom. Allerdings würde das nur gelten in Gebieten, die sehr, sehr konzentriert sind, wie zum Beispiel Stern, ja, wo die Dichte sehr hoch ist. Und die dritte Möglichkeit ist die, die nun in gewisser Weise, sagen wir mal, ja, einfach der natürlichste Fall ist, denn das Universum ist kalt, das heißt, es gibt eine große Menge von neutralem Gas, aber es gibt auch schon die ersten Sterne in dieser Phase, das heißt, es gibt auch Plasma. Wir haben also Plasma und Neutralgas. Plasma bedeutet, wir sind ionisiert, das Neutralgas bedeutet, nun, wir haben nur neutrale Atome, ja? Und die Stoßmöglichkeit der schnellen Elektronen des Plasmas mit den Neutralgasatomen ist natürlich eine andere, aufgrund ihrer Mobilität, die sind ja viel leichter, als die Stoßmöglichkeit der schweren Protonen mit den Neutralgasatomen, die wir auch im Grunde genommen nur Protonen sind. Also Protonen-Protonenstoß, Elektronen-Protonenstoß. Der eine wird effizienter sein als der andere. Und schon haben wir die Möglichkeit, stellen Sie sich mal vor, das Plasma und das Neutralgas fällt also gemeinsam in diesen Schwerkrafttopf hinein, ja? Die Elektronen stoßen aber effizienter mit dem Neutralgas als die Protonen. Das Ganze rotiert und schon hat man eine dritte Möglichkeit, Magnetfelder aus dem Nichts zu erzeugen. Das Wichtige ist nun, dass anschließend an diesen Prozess der Magnetfeldentstehung, es kommen nämlich sehr schwache Felder dabei raus, unglaublich schwache Felder, es immer noch notwendig ist, dass die Bewegungsenergie der Galaxien, sei es nun die Rotation, die Dinger rotieren ja, oder aber die Bewegung, die dadurch zustande kommt, dass in den galaktischen Scheiben zum Beispiel Sterne explodieren, das heißt, wir haben auch Windbewegung aus den Scheiben heraus, dass diese Bewegungsenergie nach und nach durch den Dynamo-Prozess ja, in magnetische Energie umgebaut wird. Das ist heutzutage die Standardfolklore. Ich habe Ihnen etwas darüber erzählt, wie diese Saatfelder entstehen, also wie Magnetfelder aus dem Nichts heraus entstanden sind. Angesetzt dazu gibt es den sogenannten galaktischen Dynamo. Das wäre vielleicht noch mal wieder eine Sendung für sich. Auf jeden Fall zeigt sich eines. Ja. Im Gegensatz zu der anfänglichen Aussage, dass Gott die Magnetfelder gemacht hat, kann ich Ihnen nur eins sagen, Gott ist nicht tot, ja. Er lebt, es geht ihm gut. Er hat sich allerdings mittlerweile mit einem etwas weniger anspruchsvollen Projekt beschäftigt.